Erster die Philister hatten die Lade Gottes erobert und sie von Eben-Ezer nach Asdod gebracht. Zweiter danach nahmen die Philister die Lade Gottes und stellten sie in den Tempel ihres Gottes Dagon, direkt neben die Statue Dagons. Dritter, als die Bewohner von Asdod am nächsten Morgen früh in den Dagon-Tempel kamen, sahen sie, dass die Statue Dagons vor der Lade des Herrn auf ihr Gesicht gefallen war. Deshalb hoben sie Dagon auf und stellten ihn wieder an seinen Platz. Vierter, am nächsten Morgen war Dagon wieder vor der Lade des Herrn auf sein Gesicht gefallen. Diesmal lagen sein Kopf und seine beiden Hände abgeschlagen auf der Schwelle, nur sein Körper war noch übrig. Fünfter, deshalb betreten die Priester Dagons und alle, die den Dagon-Tempel in Asdod besuchen, bis heute nicht die Schwelle. Sechster, die Macht des Herrn traf die Bewohner von Asdod schwer, er erschreckte sie und schlug sie mit schmerzhaften Beulen, sowohl in Asdod als auch in der ganzen Umgebung. Siebter, als die Leute von Asdod merkten, was geschah, sagten sie, die Lade des Gottes Israels darf nicht länger bei uns bleiben, denn seine Macht belastet uns und unseren Gott Dagon schwer. Achter, danach schickten sie Boten und versammelten alle Fürsten der Philister. Sie fragten, was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels tun? Die Fürsten antworteten, die Lade des Gottes Israels soll nach Gat gebracht werden. Also brachten sie die Lade des Gottes Israels dorthin. Neunter, nachdem die Lade nach Gat gebracht worden war, kam die Macht des Herrn über die Stadt und verursachte große Panik. Er schlug die Bewohner der Stadt, sowohl Kinder als auch Erwachsene, so dass sie schmerzhafte Beulen bekamen. Zehnter, deshalb schickten sie die Lade Gottes nach Ekron. Als die Lade Gottes in Ekron ankam, riefen die Bewohner von Ekron klagend, sie haben die Lade des Gottes Israels zu uns gebracht, um uns und unser Volk zu töten. Elfter, danach schickten sie Boten und versammelten alle Fürsten der Philister. Sie forderten, schick die Lade des Gottes Israels weg, damit sie an ihren Platz zurückkehrt und uns und unser Volk nicht tötet. Denn eine tödliche Panik hatte die ganze Stadt ergriffen, und die Macht Gottes lag sehr schwer auf ihr. Zwölfter, die Menschen, die nicht starben, wurden mit schmerzhaften Beulen geplagt, und das laute Klagen der Stadt stieg zum Himmel auf.